Tiere im Schloss. Die Prinzessin von Bellenburg spazierte mit Schnuffinchen und deren Spielzeugfrosch Balduin durch den Garten des Schlosses. Ist es nicht wunderbar zu sehen, wie gut es allen im königlichen Tierpflegegarten geht? Königliche Patienten, kommt bitte mal her. Ich möchte mir eure Verletzungen ansehen. Also streckte der Elefant seinen verbundenen Rüssel vor, das Flusspferd seine verletzte Pfote, der Vogelstrauß hob sein bandagiertes Bein und die beiden erkälteten Krokodile zeigten ihre Zungen. Sehr schön. Ich freue mich so, dass ihr bei uns einen Platz habt, wo ihr wieder gesund werden könnt. Und wenn es euch gut genug geht, werden wir euch nach Hause bringen. Und was bekommen brave Patienten? Ganz genau, leckere Leckerlis. Ich muss jetzt los zu Großmama. Die Prinzessin meinte Großmama Pinguin, die sie im Schloss gesund pflegen wollte. Was? Du verlässt Schloss Bellenburg? Aber was sollen wir denn ohne dich tun? Oh, Schnuffinchen, ich bin gerührt, dass du mich vermisst. Ich bin schon bald zurück. Es wird alles gut. Das hörte Schnuffinchen sehr gern. Das kommt mir gerade recht. Dann werde ich nämlich Königin. Denn davon träumte sie schon lange. In der Abenteuerbucht tobten die Fellfreunde unterdessen vor der Einsatzzentrale über die Wiese. Ratet mal, was ich bin. Du bist ein Pferd. Richtig. Ich bin dran. Ratet mal, was ich bin. Ich weiß, was du bist. Eine Ente. Nein. Warte, ein Schmetterling. Nein, warte, ein Löwe. Das ist richtig rötig. Oh, ich muss nur an Katzen denken und bin allergisch. Kaum war die Prinzessin abgereist, schlich sich Schnuffinchen mit ihrem Spielzeugfrosch in den Thronsaal und schnappte sich die goldene Krone. Balduin, jetzt, wo die Prinzessin das Schloss verlassen hat, bin ich die Königin. Das heißt, ab sofort wünsche ich, dass ich von allen gefälligst mit königliche, kaiserliche Majestät angesprochen werde. Kommt nicht in Frage. Hunde gehören nicht auf den Thron. Entrüstet nahm Graf von Bellenburg der Hündin die Krone vom Kopf und scheuchte sie vom Thron. Du, Butler, wo sind die leckeren Hamburger, die ich bestellt hatte? Wortlos stellte der Butler einen Napf vor Schnuffinchens Nase. Was? Hundefutter? Igitt! Beleidigt wandte sie den Kopf ab. Ritter, verbeuge dich vor deiner Königin. Doch die Ritterrüstung bewegte sich nicht. Sehr unhöflich. Ganz leicht, einfach nach vorne beugen. Was nützt es, Königin zu sein, wenn mir niemand gehorcht? Balduin, wir müssen Untertanen finden, die ich regieren kann. Ich weiß schon. Entschlossen machte sich Schnuffinchen auf den Weg in den Tierpflegegarten. Öffnete das Tor und lockte die Tiere mit dem Hundefutter geradewegs ins Schloss. Meine königlichen Untertanen, ihr müsst tun, was ich eure Königin befehle. Aber was roch denn da so lecker? Hamburger, na endlich. Untertanen, ich befehle euch, sie herzubringen. Also liefen die Tiere dem Butler hinterher, der gerade ein Tablett mit Hamburgern aus der königlichen Küche geholt hatte. Doch als er die Tiere, besonders die Krokodile, entdeckte, ließ er es sofort fallen und machte, dass er wegkam. Die Tiere ließen sich die Burger schmecken. Nein, nein, nein! Bringt die Hamburger zu mir! Oh, die gehorchen mir ja auch nicht. Der Butler verständigte natürlich sofort den Grafen, der seinen Augen kaum traute. Das gibt's doch nicht! Wie seid ihr denn ins Schloss gekommen? Husch, husch! Und die Königskätzchen nahmen erschrocken Reißaus. Nicht doch, Kätzchen, wartet! Schnell rannte der Graf den Kätzchen nach, während der Butler versuchte, den Elefanten und das Flusspferd zurückzudrängen. Zur Freude von Schnuffinchen. Na, das klappt ja besser als geplant, Balduin. In all dieser Aufregung kann ich machen, was ich will. Und was ich will ist... Mit einem Satz sprang sie auf den königlichen Thron und setzte sich die Krone auf. Wundervoll. In der Zwischenzeit flitzten die Kätzchen hinauf zum Schlosstor. Königskätzchen, wartet! Kommt zurück! So wartet! Weiter kam der Graf nicht. Er stolperte und fiel über die Brüstung des Turms. Glücklicherweise blieb er an einer steinernen Figur außen am Turm hängen. Oje, das ist eine Katastrophe. Ich bin hängen geblieben. Es gibt nur eine Lösung. Der Graf zog sein Handy aus der Tasche und wählte. Ich bin eine Bulldogge. Alles klar? Guten Tag, Herr Graf. Ryder, was für ein Glück. Könnt ihr uns helfen, du und die Paw Patrol? Die Tiere haben sich im Schloss breit gemacht. Wir sind schon unterwegs. Kein Schloss zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten hinüber zu ihrer fliegenden Einsatzzentrale. Nur Marshall stolperte und rollte den anderen hinterher. Und ich bin eine Bowlingkugel. Der Air Patroller hob ab. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen nach Bellenburg, Fellfreunde. Irgendwie haben die Tiere es geschafft, ins Schloss zu kommen. Das klingt nach einer Pfotenmission. Robohund, schalte um in den Tarnmodus. Der Mond stand bereits hoch am Himmel, als sie die große Stadt erreichten. Langsam steuerte der Robohund den Air Patroller auf die Brücke zu, unter der sich nun langsam das beleuchtete Podest aus dem Wasser des Flusses hob. Schon schwebten sie durch die Öffnung, bevor sie sicher auf einer Plattform landeten. Alle fertig machen für die Pfotenmission! Der Fahrstuhl wartete schon und brachte sie in ihre Unterwasserzentrale, wo Ryder sofort den großen Bildschirm einschaltete. Also, Fellfreunde, die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein, oh nein, oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir... Sky, du musst mit deinem Flugroller den Grafen retten. Ja, ich bin der Flughund! Und Chase, du musst die Tiere, die sich in den dunklen Fluren verlaufen haben, mit deinem Lasergitter einzäunen. Das ist ein Fall für Chase! Alles klar, die Pfotenmission geht los! Der Robohund saß bereits am Steuer des Mission Cruisers, als die Fellfreunde in ihren Spezialanzügen angelaufen kamen. Und als alle Fahrzeuge verladen waren, konnte es losgehen. Robohund, du kannst jetzt Gas geben. Wenig später rasten sie auch schon durch den unterirdischen Tunnel, kamen am Reiterdenkmal zurück an die Oberfläche und fuhren dann geradewegs zum Schloss, wo die Tiere sich mittlerweile überall verteilt hatten. Also mir gefällt dieses Chaos. Dem Grafen dagegen weniger. Der hing immer noch außen am Turm, als die Paw Patrol angefahren kam. Sky, hilf dem Grafen runter. Wird gemacht. Chase, du bringst die Tiere raus. In Ordnung. Sky und Chase sprangen in ihre Spezialfahrzeuge und waren im Nu unterwegs. Doch der Weg ins Schloss war von den beiden Krokodilen versperrt, die ihre Zähne fletschten. Wow, nettes Lächeln, Freunde. Aber ich gehe trotzdem rein. Seilrutsche! Im Nu sauste Chase über die beiden Tiere hinweg, während Sky ihren Flugroller zum Turm hinauflenkte. Paw Patrol, ich bin hier! Wollen Sie mal fliegen? Sie ließ einen Gurt hinunter, den sich der Graf um den Bauch schnallte, und setzte ihn dann vorsichtig neben den Königskätzchen wieder ab. Oh, danke schön. Du bist ein netter Hund. Gern geschehen. Chase hatte unterdessen das Flusspferd in einem der oberen Gänge des Schlosses entdeckt. Wohin so eilig? Ruff, Lasergitter! Das Gitter sauste durch die Luft und versperrte dem Tier den Weg. Verwundert blieb es stehen und drehte sich um. Ja, so ist es brav. Und jetzt kommst du mit. Das wollte das Flusspferd auch. Aber plötzlich gab der Boden unter ihm nach. Huh? Ryder, das Flusspferd rutscht eine versteckte Rutsche runter. Ich ruf Rocky. Der kleine Mischling war im Nu zur Stelle. Also, Rocky, versuch das Flusspferd mit deinem Radargerät zu finden. Alles klar. Radar. Aufmerksam suchte er die Wände ab. Noch sehe ich nichts. Da ist es. Es steckt fest. Ich weiß, was ich mache. Rocky hatte nämlich einen verborgenen Knopf entdeckt. berührte ihn mit seiner Pfote, eine Falltür öffnete sich und das Flusspferd rutschte geradewegs in den Graben, der Schloss Bellenburg umgab. Super Bauchplatscher, aber du hast mich nass gespritzt. Mittlerweile hatte auch Schnuffinchen bemerkt, dass hier etwas ganz anders lief, als sie es geplant hatte. Wo sind meine Untertanen? Und wo kam die Paw Patrol auf einmal her? Und jetzt fangen wir die Krokodile ein. Auf geht's! Oh, die nervige Paw Patrol verdirbt mir wieder meinen Plan. Aber Hauptsache ist, dass wir die Krone haben. Wir müssen nur irgendwie hier rauskommen. Aber wie? Es dauerte nicht lange, bis Ryder und Marshall die Krokodile gefunden hatten. Und zwar im Saal nebenan. Zusammen mit dem Butler, der sich ängstlich an einer Lampe festklammerte. Lockt die Krokodile weg von ihm! Ruh, ruh. Super Wasserdüsen! Marshall lenkte den Strahl der Düsen auf die Hamburger, die überall herumlagen und sich durch den Druck des Wassers nun hinaus bewegten. Ruh, ruh. Ich weiß, dass ihr scharf auf die Burger seid! Sofort liefen die Krokodile den Leckerbissen hinterher. Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür! Es klappte. Auch die Krokodile landeten kopfüber im Schlossgraben. Kurze Zeit später waren alle Tiere wieder im Tierpflegegarten. Bis auf den Elefanten, der noch neben dem Mission Cruiser wartete. Ach, das sind alle gewesen. Das war gute Arbeit, Ryder. Vielen Dank, Herr Graf. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat sie irgendwie ins Schloss gelockt. Und Chase wusste auch wie. Ryder, hier ist Tierfutter. Aber Schnuffinchen dachte gar nicht daran, sich von der Paw Patrol ihren Plan verderben zu lassen. Mit einem großen Satz sprang sie über die Fellfreunde und den Grafen hinweg und auf den Rücken des Elefanten. Sie hat die Krone. Und die gebe ich nicht mehr her, Balduin. Der kleine Spielzeugfrosch zappelte vor den Füßen des Elefanten so sehr herum, dass dieser durchging. Ihr erwischt mich nie. Sky, du verfolgst sie aus der Luft. Chase, du kommst mit mir. So schnell sie konnten, machten Ryder und Chase ihre Spezialfahrzeuge startbereit. Die Pfotenmission geht los! Zusammen mit Sky, die in ihrem Flugroller bereits in der Luft war, nahmen sie die Verfolgung auf. Wir sperren die Seitenstraßen und leiten Schnuffinchen zum Schloss. Dazu brauchen wir deine Lasergitter. Gute Idee, Ryder! Schnell hatten sie den Elefanten mit Schnuffinchen auf dem Rücken entdeckt. Und immer wieder gelang es Chase, dem flüchtenden Tier mit seinen Lasergittern den Weg zu versperren, sodass es umkehren musste. Oh oh, ich hab keine Gitter mehr! Aber nun griff Sky ein und flog mit ihrem Flugroller so tief über den Boden, dass der Elefant dort nicht weiterkam. Ja, braver Elefant! Lauf schnell zurück zum Schloss! Schnuffinchen war davon überhaupt nicht begeistert und versuchte es noch einmal mit Balduin. Sofort ging der Elefant wieder durch. Doch nicht da lang! Stopp! Zu spät. Der Elefant landete mitten im Schlossgraben. Das Ufer ist zu steil für den Elefanten, um rauszukommen. Ich glaube, er geht unter. Zuma, sieh dir das mal an. Tauchausrüstung! Zuma entdeckte schnell, was los war. Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Ihn und Schnuffinchen, die immer noch auf dem Kopf des Dickhäuters hockte. Wenn du mir gehorcht hättest, dann würden wir jetzt nicht untergehen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Das gehörte zu Chase' Ausrüstung und landete genau vor Zuma. Der tauchte wieder unter und legte das Kissen genau unter den Bauch des Elefanten. 3, 2, 1 und los! Aufblasen! Das Kissen wurde größer und größer, hob den Elefanten aus dem Schlamm und bald hatte der wieder festen Boden unter den Füßen. Gerettet! Das habt ihr alle gut gemacht. Schnuffinchen haut mit der Krone ab. Die Krone gehört mir. Doch da wurde Schnuffinchen bereits von einem Wasserstrahl getroffen, den der Elefant ihr durch seinen Rüssel hinterher spritzte und fand sich in ihrem Käfig wieder. Ohne die goldene Krone, die der Prinzessin, die genau in diesem Moment zurückkam, direkt vor die Füße rollte. Prinzessin, hallo, Eure Hoheit. Und wer ist das? Das ist Großmama Pinguin. Sie bleibt im Tierpflegegarten, bis ihr Flügel geheilt ist. Am nächsten Morgen war es Zeit, Abschied zu nehmen. Paw Patrol, danke, dass ihr meinen tierischen Freunden geholfen habt. Gern geschehen, Prinzessin. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder und die Fellfreunde machten sich auf den Rückweg in die Abenteuerbucht. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.